Hallihallo, Hallöle. Willkommen zum postapokalyptischen Extra-Sonderausgabe des Knackpunktes. Dieses Mal in einer Welt, in der es keine Hoffnung mehr gibt. Und mit mir zusammen hier haben wir die Steffi aus dem letzten überlebenden Abschnitt der Schweiz. Ich ziehe in die Schweiz. Ja. Der Sven, der Endzeitverweigerer. Ja. Und mit mir Christian. Dem sonnigen der Brötchen auf der, dem sonnigen Brötchen mit der Nutella-Seite nach oben. Oh, Christian 2020 for President. Ich will ihn! Einfach weil all the fucks I give! Christian macht den Job bestimmt besser als Merkel. Jeder macht den Job besser als sie, oder? Nein, nein, nein, nur Christian macht den Job besser als Merkel. Hast du mal gehört von so einem Kerl namens Trump? Merkel ist so nicht schlecht gewesen, finde ich. Wow, wow, wow. Okay, warte, bevor wir zum Rassisten kommen, können wir bitte erstmal die Nicht-Rassistin mal kurz bitte irgendwie mal roasten oder so? Ich weiß nicht, hat jemand einen spontanen Roast für Angela Merkel? Ich weiß nicht, ich bin, egal was die andere politische Meinung und so etwas hat, darauf, dass sie erstmal so der erste Gedanke war, ey, Flüchtlinge nehmen wir auf, okay. Dann. Warte mal, welche Meinung da, also bin ich für den Podcast pro-Trump oder bin ich pro-Hillary? Wie war das Skript nochmal? Meinst du Hillary? Was für ein Skript? Was habe ich verpasst? Wie war das Skript nochmal? Ich bin pro-Trump oder bin ich pro-Hillary? Ich hab's vergessen. Du bist pro-Gary Johnson. Okay. Also ich finde ja, dass... PS, Gary Johnson ist einfach bloß, Gras ist gut. Also ich bin ja der Meinung, dass Gras nicht verboten werden sollte. Egal, was mit der US-Wahl in irgendeiner Form zusammensteckte. Nein, das steckte damit zusammen. Ja, also Trump hat ja gesagt, dass seine Hände zu klein sind, um einen Joint zu drehen. Da bin ich gleicher Meinung, ja. Von wegen, mit den kleinen Händen könnte er einen super tollen Joint drehen, mit den Falten ganz genau. Nein, er kann das Ding nicht richtig, er kann es nicht zeitgleich vorne und hinten irgendwie zuhalten und vernünftig zudrehen. Da fällt auf einer Seite immer was raus. Ja, aber seine Hände sind klein genug, dass er es wieder aufheben kann. Wenn man jetzt nicht wüsste, worüber ihr redet. Jeder weiß, was wir am Mittwoch, den 9.11., ey, ist übrigens mal aufgefallen, so 9-11, 9.11. Das ist eigentlich voll das. Christian, ich weiß, ihr werdet es in der Finalversion nicht sehen, weil wir kein Video für diesen Podcast mit aufnehmen, aber Christians Gesicht ist gerade so diese Mischung aus, okay, entweder was labert er da für eine Scheiße, hör auf damit, oder, wow, fuck, er hat recht, ey, die Erleuchtung überkam mich gerade. Nee, mein Gesicht ist die, ich muss mir ein Bier öffnen, weil wirklich, also wir sind gerade ein bisschen frisch aus dem Schock raus, wer denn tatsächlich gewählt wurde, für den, der es noch nicht gehört hat, meine Güte, wo liegt ihr? Aber Trump wurde ja leider in Amerika gewählt. Ja. Oder Frage, ist einer dem Trump positiv gegenüber eingestellt gewesen? In welcher Hinsicht positiv? Weil ich muss echt sagen, ich finde ihn irgendeiner Weise positiv, ja. Sag welche. Ich habe auch nur eine. Seine Einstellung für die transpazifische Partnerschaft. Danke. Genau dafür. Mit Trump wird es kein TTIP geben. Dieses Handelsabkommen mit Amerika. Aha. Mit Trump wird's vermutlich. Das hat er halt verneint, weil Hillary hat ja gesagt, also muss er nein sagen. Aber Trump ist so dermaßen uneinschätzbar und... Ist das nicht geil? Intuitiv und du weißt nie, was macht er als nächstes. Was macht das Trump als nächstes? Ist, holt es euch. Das, was er versprochen hat, macht er das auch wirklich? Okay, ich glaube, die Mauer wird auf jeden Fall gebaut. Ich habe sogar erste Konzepte dazu heute übrigens schon gesehen, ne? Ist ja überhaupt nicht übertrieben oder so. Ja, das Ding muss wie viele Milliarden nochmal kosten? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding nur gesehen. Das ist irgendwie gefühlt 50 Meter breit und geht über... Boah, ich muss das Bild mal kurz raussuchen, warte mal. Also überbrückt mal kurz. Es ist halt irgendwie, es soll ja eine feste Mauer sein und nicht wie, es gibt ja schon streckenabschnittmäßig zwischen Mexiko und Amerika Zaun. Aber wo es komplett Wüste gibt, macht das ja keinen Sinn. Wo es Küste oder Fluss ist, macht's ja auch nicht viel Sinn. Ja, aber er will ja explizit Mexiko komplett abschotten von Amerika, da macht es schon ja, Sinn. Und deshalb sind das gigantisch viel Zaun. Also nicht gigantisch viel Zaun wäre schon teuer. Aber er sagt ja, nein, es wird nicht Zaun. Ignoriert mal die Farbe, das ist halt nur so ein Konzept, wie das mal aussehen sollte. Das heißt, der hat irgendwie, wie viele Meter soll das hoch? Das ist übrigens kein Witz, das ist ein offizielles Konzept, ne? Also, Ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, sie wird nicht pink werden. Nee, deswegen sag ich ja, ignoriert mal die Farbe. Ich werde mir mal kurz das Bild mal als Favoriten, das packe ich mit in den Artikel rein, damit die Leute wenigstens mal so halbwegs wissen, was wir so sehen an Bilder, worüber wir halt reden. Also die Breite kann nichts sein. Nee, deswegen, das ist so, what the fuck einfach, ey. Nee, aber selbst wenn, die haben auch gesagt, dass selbst falls Mexiko das bezahlen würde, was? Never ever passiert. Die müssen schon Atomkrieg androhen, damit das passiert. Ja, die müssen gar nichts. Trump sagt ja nur, er lässt sie zahlen, aber so mit welcher Begründung? So, warum sollte Mexiko ja sagen? So, ja, ich baue eine. Ja, stell dir vor, Polen würde sagen, ja, bezahlt meine Armee. No fuck no. Ja, aber ich habe dir schon das Geld ausgegeben. Ja, mir egal. Du musst das bezahlen. Fuck you all. Atomkrieg? Hat Mexiko überhaupt Atomkrieg? Also ich stell euch eine Rechnung. Hier habt ihr den Zettel. So. Ihr habt den Zettel. So ein Post-it oder so an der Wand so. Also mexikanisch. I owe you one more. Denk dran, Mauer muss noch bezahlt werden. Nee, aber es soll halt gigantisch teuer werden, weil wenn du bloß guckst, allein das Stahl dort drin, wo ja Stahl auch immer teurer werden kann wird. Kann nur teuer werden. Ich meine, das ist ja nicht nur 1-2 Kilometer. Ja, und die Sache ist ja, es muss ja trotzdem dann Leute, die in den Wachtürmen drin stecken und Wartung und sonst einen anderen Scheiß, die haben irgendwie gesagt, dass in den nächsten 8 oder 10 Jahren das Ding irgendwie nochmal den Preis alleine halt für Wartung haben also wird, die das braucht zum Aufstellen. Also wenn es Amerika schafft, bis zum nächsten Präsidenten zu überleben. Ja, komm. Und der nächste Präsident einigermaßen gescheit ist, reißt er das Ding gerade wieder ab. Oder halt Touristenattraktion stehen lassen. Ja, aber die Mauer wird wieder geöffnet. Ja, also das Ding wird eh nicht in 4 Jahren gebaut sein können. Never ever. Ich glaube, ganz ehrlich, wobei Christian hatte mich gestern schon gefragt, so nach dem Motto, bevor der Podcast morgen kommt, jetzt mal Butter bei der Fische, so, für wen bist du jetzt eigentlich so und warum? So, das war echt so eine 20-Sekunden-Sache, danach haben wir das Thema einfach mal nicht mehr angesprochen. Oder eher, wen meinst du, wer wird gewinnen? Ja, genau, wen meinst du, wer wird gewinnen? Deswegen, ich bin echt vorsichtig, weil ich bin jetzt nämlich auch wieder der Meinung so, es ist eine prekäre Lage, ich hoffe aber echt, er bleibt nicht länger als die 4 Jahre. Ich hoffe, der wird nicht mal ein Jahr bleiben. Kann der abgewählt werden? Es gibt ja immer noch Misstrauensvotums und so ein Scheiß. Ja, das wäre mal was, ey. Aber ja, wenn er wirklich das macht, was alle vermuten, schauen wir erstmal. Wir sind ja bei der Mauer. Erstmal, wir können ja so die Themen, was er alles machen möchte, so nach und nach durchgehen. Wir sind erstmal bei Trump. Wie ist eigentlich jetzt die offizielle Auszählung bisher? Hat da gerade jemand irgendwie Zahlen, wie viele Wahlmänner im Vergleich zu Hillary? Nur wirklich der Wahlmänner. Wisst ihr, was ich meine? Wahlmänner. Wahlmänner. Von den Zahlen her hätte Hillary gewonnen. What? Weitaus. Also nicht von den Wahlmännern, also bloß, sie hat die Mehrheit gewonnen. Sie hätte die Mehrheit gewonnen, genau, das meine ich. Ja. Aber dadurch, dass sie so ein blödes System haben, hat Trump gewonnen. Hey, wir sind eine Demokratie, wir wählen nicht direkt, wir wählen die so Leute, ist die es immer. Es gibt ja die Voraussage, dass deshalb das so das letzte Aufbäumen der Republikaner sein wird, weil halt einfach bloß die allgemeine Bevölkerung sich bewegt. Ich sehe jetzt gerade hier bei Politico, die sagen an Hillary Clinton 228 und Trump 279. Stimmen. Genau. Und man braucht 270, um Präsident zu sein. Ja, aber das sind eben die Bundesstaaten. Ja, also die Sitze, die da irgendwie haben, genau, für die Wahlmänner. Die ausgezählt sind. Aber wenn du schaust, allein auf die Stimmen, hat Hillary um mehr als 200.000 Stimmen gewonnen. Also ja, aber so funktioniert das ja. Ja, bei einer Bevölkerung von, ich glaube, 300 Millionen oder so sind 200.000 jetzt aber trotzdem nicht viel. Ja, okay, wobei man muss dann natürlich, 300 Millionen natürlich gesamt. Also wie viele waren jetzt wahlberechtigt? 200? Also gewählt an Stimmen insgesamt sehe ich hier bei Politico gerade 120 Millionen. Nur? Ja, es gibt irgendwie 320 Millionen Bürger in Das sind aber schon Kinder und so sind da wahrscheinlich auch schon mit eingerechnet, nehme ich jetzt mal. Ja, deshalb, Hälfte hast du Kinder und zu Alte raus oder so, oder Verbrecher. Darf man als Verbrecher 150 wählen? Du darfst in Amerika, sobald du einen Eintrag im Strafregister hast, darfst du nicht mehr wählen. Das heißt, also wenn diese du Kategorie von Verbrechen gegen hast. Das Auto getreten hast, ist es schon eine Stunde mehr wählen. Also nee, es ist ja, wenn du diese Kategorie von Verbrechen hast. Aber da ist, glaube ich, auch schon drin, sobald du ein Mädel geküsst hast, was jünger als 16 war oder so, während du 17 bist. Okay. okay, gut. Nice. Das ist schon in einer Form so. Hey, du darfst nicht wählen. Erinnerst du dich an Amanda? Hä, wer, so, weißt du, so mit 30 oder so, weißt du, hey, wer ist Amanda? Ja, wir wissen, wer Amanda ist. Was? Ja, nee, weil du halt dann ein halbes Jahr jüngere Mädel geküsst hast, hier als Pädophil und dann, ja. Ja, scheiße, gell? Deswegen, weißt du, bist du, keine Ahnung, währenddessen schon 6-mal umgezogen, so, hä, wer ist Amanda? Ja, wir wissen, wer Amanda ist. Weißt du noch damals, 1969? Ist ein Amanda. Hat eigentlich jetzt endlich mal ein anderer auch einen Stab gewonnen, oder nicht? Nein, meines Wissens nach nicht. Es gab ja die eine Hoffnung, dass irgendwie die Mormonen einen Stab abkriegen. Du meinst Pennsylvania? Nee, hier Utah war es, glaube ich. Da hat E. McMullen oder so, der hat 20,8% gekriegt von dem Stab. Wow. Das ist krass. Ja, richtig krass dafür. Für einen Mormon. Aber guck mal, also Mauer wird scheiße teuer, selbst wenn es bloß erhalten wird, scheiße teuer. Mexiko soll's zahlen, wird niemals kommen. Aber es ist halt auch in der Partei, nicht in dem Vorsatz, aber halt in dem Grundsatz, den die ja jedes Mal erneuern für die Wahl und so, was halt die Grundlagen der Partei sind, die Ziele und so, steht fest drin, nicht eine Barriere oder so, sondern wirklich Mauer. Also wird er wahrscheinlich versuchen zu bauen, aber boah, das Geld, ich will gar nicht wissen. Ach, einfach alle Sträflinge das zahlen lassen. Oder die Mexikaner gehen auf den Weg nach Hause. Wieso die zahlen lassen, die einfach das bauen lassen? Na, einer muss ja das Material zahlen noch. Ja, nee, das kloppen die ja in Resozialisierungsprogrammen, kloppen die das dann aus den Felsen und gib ihm. Ja, stimmt, während die dann Mount Rushmore Trump einbauen. Würdet ihr eigentlich Obama für eine dritte Amtszeit wählen, wenn ihr könntet? Also, wenn ihr in der Situation wärt, würdet ihr Obama für eine dritte Amtszeit wählen? Also, wenn wir eh schon mit Träumen sind, hätte ich, glaube ich, gerne Bernie Sanders gehabt. Selbe Kernsituation, nur es gäbe halt noch die Option, den derzeitigen Präsidenten noch als eigenen Kandidaten zu wählen. Der darf doch 3-mal hintereinander, oder nicht? Zweimal, deswegen so, das dritte Mal. Deswegen ist er weg jetzt. Aha. Also, wenn das die Situation wäre, dann hätte Obama gewonnen, ohne Frage. Ja. Nee, weil der hat die Zahlen, haben die gesagt. Normalerweise, wenn ein Präsident nach 8 Jahren aus dem Amt rausgeht, ja, hat die Bevölkerung den Präsidenten komplett satt und die wollen einen weiteren haben. Aber deswegen, von Obama sind alle begeistert gewesen. Also Bush hatte, glaube ich, irgendwie 20% Leute befürwortet nur noch, als der weg war. Die meisten so um die 30 und Obama ist gerade über 50. Das heißt, ohne Wahlkampf zu machen oder sonst was, würde die Mehrheit Obama wollen. Krass. Das ist ja, echt Obama viel. Ist aber besser. Also er ist besser als Trump, ja. Besser als Hillary, ja. Da hört's dann aber auf, weil er selber, weil die Sache ist ja, er ist ja wenigstens ein Demokrat und macht ja was, aber wenn du dann guckst, die Sachen, die er teilweise gemacht hat, sind ziemlich schlimm. Weil, okay, er hat Obamacare, was gut ist, aber es ist irgendwie so ein schlechter Kompromiss, weswegen das jetzt bald ab Bankrott geht wahrscheinlich oder so. Wenn's nicht von Trump kaputt gemacht werden würde. Aber dann hat er Sachen gemacht wie, ich glaube, der hat jetzt weit mehr Bomben als Bush einfach bloß auf den Mittleren Osten fallen lassen und so. Okay. Oh Gott. Ja, der hat irgendwie ein Drittel mehr Bomben fallen lassen als Bush in all den Kriegen, die jetzt waren und so. Oh Gott. Fuck. Das ist so dieses so, Alter, die Simpsons. Alter, ich liebe diese Serie immer mehr. Wir haben das komplett gewusst. Vergessen, ey. Alter, von wann ist diese Folge mit Trump die als haben Präsident? Das gewusst. Von wann ist die? Christian, was hast du so viele Jahre länger geguckt als ich? Darum habe ich das von vornherein gesagt, dass Trump gewinnt. Die Simpsons haben das gewusst. Ja, aber die haben auch gesagt, dass Arnold Schwarzenegger Präsident wird. Also hey, hey. Nach Trump kann alles passieren. Nicht nach der Maid. Die Maid, die hat das. Nachdem er irgendwie bloß seine Haushälterin am Vögeln ist, da will keiner den als Präsident haben. Praktikantinnen, das muss ein Präsident vögeln. Das hat Stil, das ist uramerikanisch. Praktikantinnen. Nee, aber so, also Mauer, Kacke. Was haltet ihr denn davon von dem Exportieren von all den undokumentierten Einwanderern? Ich find's. Hast du Scheiße, exportieren oder deportieren? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Sie wollen ja jetzt die ganzen Flüchtlinge ausschaffen und wollen ja aus Serbien, glaub, gell? Wollen sie keine neuen aufnehmen. Was bedeutet das für die EU? Wir müssen gezwungenermaßen die ganzen Flüchtlinge jetzt aufnehmen. Das heißt Deutschland und Schweiz. Also rein technisch macht das, glaube ich, nicht so viel Unterschied, weil USA hat was Flüchtlinge angeht, unglaublich wenige aufgenommen. Sure. Ja, ich glaube, wir Deutschland hatten jetzt schon 4-mal so viel wie die komplette USA aufgenommen letztes Jahr. Ja, aber es sind trotzdem immer noch ein rechter Schwung, wo dann nachkommt. Vor allem, wenn, mal, wenn in Korea das losgeht. Ah, geil. Ich liebe die Süddeutsche Zeitung. Amerikaner googeln Auswandern nach Kanada. Ja, die wollen jetzt alle nach Kanada auswandern. Die Seite war heute überlastet. Kein Zugriff mehr. Heil Kanada, heil Kanada. Kein Zugriff mehr. Ja, die wollen jetzt alle nach Kanada auswandern. Alle. Nee, also ich meine, er will ja alle Latinos loswerden, sozusagen. Was heißt das? Hey, alle Leute kriegen, wir haben endlich Arbeit dank Trump. Früchte von den Feldern holen und Gärtnern. Und Jobs. Das ist ja scheiße. Und Jobs machen, die wir nie machen wollen. Und Teller waschen und, oh, und warum ist das Essen plötzlich teurer? Und wo ist mein Taco-Truck? Der Taco-Truck, der hier immer war, ist weg. Goddammit, das war es nicht wert. Weil der hat ja auch angesagt, dass er am ersten Tag irgendwie alle weghaben will. Alle was? Alle halt illegalen Einwanderer, die ganzen Latinos, die in Amerika am Arbeiten sind, obwohl die nicht ein Visa haben. Davon sind verdammt viele, das ist halt halbwegs so wie bei uns hier die Polen, die nach Holland fahren, um Blumen zu pflücken oder so. Nicht die Illegalität, aber halt ungefähr das Verhalten ist es halt. Ja. Es ist mehr ländliche Arbeit oder Arbeit, die die lokalen Bürger nicht machen wollen. Also aus ärmeren Gebieten kommen die und machen dann die Arbeit. So, heißt, dass das viel teurer wird, aber es ist halt auch dieses, es wurde durchgerechnet. Der will irgendwie selbst vervierfachen, wie viele Grenzschutzarbeiter oder sonst was dafür verantwortlich sind, das rauszufinden. Und das wird nicht gehen. Wenn der das halbwegs irgendwie machen möchte, damit das schnell und zügig geht, wird der da eine große Industrie hinterstecken müssen. Das heißt, und manche Länder wollen natürlich die nicht mehr wiederhaben und manchmal sind es schon fast die nächste Generation oder sonst was, mit dem, wie lange die leben. Was es halt dazu führt, wie das sein wird, dass wahrscheinlich etwas in der Art von KZs oder so etwas gemacht werden müssen. Halt ganz viele Leute auf Züge pferchen und dann brauchen wir ja Zwischenlager. Also was war in meiner Eingangsfrage dann falsch? Hast du jetzt exportieren oder deportieren gesagt? Ich habe exportieren gesagt, aber deportieren gemeint. Warte, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ah, oh Gott, ey. Es ist schrecklich. Ich weiß echt nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, dass die Scheiße wirklich geklappt hat von ihm. Und einfach mal, ich weiß nicht, so dieses typische, er gibt dir Hoffnung, du kannst alles in deinem Leben werden. Er ist das neue Hoffnungssymbol für all die asozialen Arbeitslosen in Deutschland. Wenn du dich nur wenig genug anstrengst und so viel rumjammerst und so viel rumbrüllst und rumpöbelst, wie du nur kannst, kannst du alles schaffen. Solange du reich geboren wurdest. Du wurdest nicht reich geboren. Du hast nur ein kleines Startkapital von 1 Million Dollar bekommen. Und dann wurde dein Arsch irgendwie ein paar Mal mit ein paar Dutzend Millionen noch von deinem Vater gerettet. Und dann hast du irgendwie fast 500 Millionen oder so geerbt von deinem Vater. Also wenn ihr das auch habt, dann könnt auch ihr Präsident oder Bundeskanzler werden. Wow. Das ist ganz völlig privat finanziert. Niemals. Also, schauen wir mal. Die Mexicans, they have to go. The wall will be built. Dann, war das ja eigentlich so in die gleiche Planung. Dann ist ja noch dieses so, hey, in der Grundsatzung der Partei steht drin, dass die, wir sind dafür, wir brauchen wieder, dass mehr Jobs gemacht werden, ein paar Industrien geschützt werden und dass wir wieder mehr für saubere Energien arbeiten. Das heißt, die Subvention für Solar und Wind geht weg. Stattdessen werden wir Kohle unterstützen, weil Kohle ist eine saubere Energiequelle. Das ist in der Satzung dort drin gelandet. Der Witz des Tages, Kohle und saubere Energiequelle. Yep. Also wenn's das machen, hat die Welt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sterben am CO2 oder wir sterben, weil einfach der große Weltkrieg losbricht. Ich weiß, das ist auch mein Gedanke, mein Gefühl, was das ist. Sobald ich das heute Morgen gehört hatte, sind mir echt ein paar Tränen gekommen. Einfach, wenn es dir klar wird, wie das wird, unsere Tage sind gezählt, wenn nicht irgendwie was richtig Drastisches passiert. Also wenn die wirklich... Entweder in den nächsten 4 Jahren ein Atomkrieg oder nach 20 Jahren, wenn der jetzt 4 Jahre lang einfach bloß CO2 in die Luft bläst, also wie sonst was. Ich glaube ganz ehrlich, 20 Jahre wird das wahrscheinlich nicht mehr dauern. Bis der wegen dem CO2-Welt gebucht kommt. Also, das ist schon... die Sache ist ja, selbst wenn ja die Welt nicht mehr zu reparieren ist und so kaputt ist, dass sie uns alle umbringen wird, ist es ja dies, wir werden ja nicht alle mit dem ersten Megasturm sterben. Wow. Und wir alle werden ja nicht alle Gebiete werden ja sterben, weil wir sind ja ein bisschen kälter noch, das heißt, wenn wir und ein bisschen höher gelegen in die meisten Sachen, Das heißt, wenn zum Beispiel Holland schon längst unter Wasser ist. Liegt Gladbach noch am Meer. Und am Äquator. Es auf als letztes von euch. Ja, und am Äquator halt die ganzen Leute schon verbrannt sind von der Hitze oder so. Scheiße, werden wir halt noch leben in der Zeit. Aber Dauerhochsommer halt, ne? Aber was ist dann halt ein Leben und wie wird die alles zu Ende gehen dann? Also, deswegen. Langsam werden, auf Dauer werden wir alle irgendwie verrecken an der scheiß Klimaerwärmung. Das Problem ist, die Menschheit, die sieht das nicht. Den meisten ist es egal. Den Klimawandel merkst du nicht. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt ist es 1 Grad wärmer geworden. Denkst du, ja, spielt ja keine Rolle, es ist ja nur 1 Grad. Ja, Menschen sind mega dumm, alleine wenn ich schon jetzt noch auf der Straße höre, so, boah, das ist eine Klimaerwärmung. Wo war das denn? Oh, Geschichten aus dem Bus, ey. Alter, wenn man das hört, ne? Das ist der Wahnsinn. Jetzt ohne Scheiß, ultra passend zum Thema, so. Mit Klimaerwärmung, das glaube ich ja nicht. Also, nach dem Motto, ja, existiert ja, aber ich glaube nicht, dass das so schlimm wird. Ich meine, jetzt so, guck dir das an, das Wetter ist jetzt so mega kalt. So, das war so jetzt zusammengefasst, das Gespräch. Ja, und ich wäre dafür, dass solche Leute nicht wählen können auf Sachen, die sie keine Ahnung haben. Sie und ihr Holz. Ja, wie wäre das eigentlich, wenn man was machen würde in der Art, bevor du zu einem Thema wählst, musst du einen kurzen Fragebogen ausfüllen, ob du was von dem Thema weißt? Das wäre cool. Ich benutze mal den Wahl-O-Mat. Den gibt's doch bestimmt noch, ne? Also hier ist das, wenn wir wählen gehen, wir bekommen immer so einen Umschlag und in dem Umschlag ist ein Büchlein, wo die ganzen Vorschläge drinstehen, in Langtext, Gesetzesentwurf, Erklärungen dazu, also wirklich lang. Ja, aber den liest keiner und dann, oh, den kenne ich, den mache ich ein X hin. Und dann gibt es noch Kurzfassung für die faulen Leute. Da kann man das schnell durchlesen und der Titel sagt eigentlich auch schon relativ viel. Da wäre ich vorsichtig, weil sowas ähnliches haben die jetzt auch in den USA halt mitgebracht, weil für ein paar Themen wurden jetzt mitgewählt in den Orten, ne? Okay. Wie zum Beispiel in Florida ist jetzt Gras erlaubt. Okay. Halt für medizinische Zwecke, aber medizinische Zwecke sind Rückenschmerzen und die hat ja jeder, oder? Sicher. Solch Rückenschmerzen, gib mir die Karte sofort. Okay. Ja. Gib mir die Karte, ich brauch viel. Ja, ich habe Football gespielt, als ich jung war. So, aber halt, deswegen ist legalisiert worden in der Richtung, aber andere Sachen, weil zum Beispiel dort waren ein paar Sachen, wo gevotet wurde für einen Gesetzesvorschlag, der mit Solarenergie und sowas hing. Und das hieß irgendwas wie verbesserte Solar- oder Freiheit für Solarenergie oder sonst was. Und der Gesetzesvorschlag hat beinhaltet, dass nur Stromfirmen Strom ankaufen dürfen. Hä? Wenn du mehr Solarenergie produziert hast, als du verbrauchst, heißt das, du hättest das nicht verkaufen dürfen. Oder nur, wenn du halt eine Stromfirma findest, die das kauft, nicht das lokale Gebiet oder so. Oder was halt vielerlei Vortritt ist, dass der Vermieter hat Solarstrom auf dem Dach und verkauft das an die Mieter. Das wäre zum Beispiel nicht möglich. Okay. Und das ist halt riesig unterstützt von den nicht-Solarenergiequellen. Alter, und halt, deswegen kurze Beschreibung, die da keiner kennt und ein Titel, der komplett der voll fehldeutend ist und schon wählen genug Leute dumm. Also ich weiß nur, wie das eben für mich persönlich ist und ich bin eigentlich, wenn ich wähle, relativ gut informiert, was ich da wähle. Du fühlst dich gut informiert? Auch sowohl lokal als auch national? Das ist eine Frage, deswegen Entschuldigung, weil ich sehe jetzt so nur, ich ziehe mal wieder nur Vergleiche zu Deutschland, wo das jetzt eigentlich nicht so in meinen Ohren meistens der Fall ist. Also was die Schweiz angeht schon. Vor allem, du hast auch relativ einfach, um dich sehr, sehr einfach zu informieren. Also wenn du zu einem Thema wählst, ja, aber wie ist das eigentlich, beschäftigst du dich dann auch mit den lokalen Vertretern mehr, die du dann auch am Wählen bist? Nein! Wie meinst du das jetzt? Wir wählen ja Bürgermeister, Stadtrat. Wenn einer gewählt wird, ja. Ja, also beschäftigt sich auch mehr als bloß, oh, die Partei mag ich, oder? Mhm. Ja, weil das ist ja hier anders. Du kannst ja, nur weil du eine bestimmte Partei wählst, heißt das nicht, dass auch der Bundesrat wird. Das ist richtig. Also mein Punkt ist ja für das Lokale schon. Also für das Lokale gedacht war es ja bloß mein Gedanke halt. Weil ob der irgendwie in den Stadtrat reinkommt oder nicht, guckst du dann wirklich auf die Person, was ist seine privaten Ziele, sein Job, sein Standpunkt? Oder guckst du wie ich halt einfach bloß, ja, der ist Grüne, Die Grünen waren gerade diese Stellung und sonst was lokal hier, das war okay. Oder das ist Piraten, so, ich weiß nicht. Bitte nicht. Also man schaut beiderlei irgendwie. Also ich habe jetzt als Beispiel meine Chefin, hat sich jetzt vor, also ich glaube, 2 Jahren, nein, letztes Jahr ist das gewesen, hat sie sich als Bundesrat für den Kanton aufgestellt. Und ich wollte gerade sagen, bitte hier Namen einfüllen und nicht unbedingt nennen. Und sie ist hingegangen und hat sich wirklich aktiv natürlich vorgestellt, ihre Kampagne gemacht, wie natürlich alle. Sie gehört einer speziellen Partei an, das ist natürlich klar, das können sie alle. Ja, speziellen? Was heißt jetzt speziell? So wie die Grauen Panther oder? Nein, einfach, sie gehört halt einer Partei an. Und wenn du hingehst und sie wählen möchtest, schaust du auf, also ich zumindest, hab natürlich auf einer Seite geschaut, wie ist sie im Geschäft? Wie macht sie das? Kann man das auf das, politische anwenden? Und wie ist die Stellung in der Partei? Also wie sieht die Partei die ganzen Sachen? Daraus entscheidet sich halt, wählst du sie oder wählst du sie nicht? Aber die Partei geht natürlich hin und stellt natürlich auch noch einen anderen von der gleichen Partei und sagt, hey, wenn du die nicht magst, kannst du auch den nehmen von unserer Partei. Das klingt, als ob das irgendwie arg die Wahl splitten teilen würde. Ja, also ihr könnt wahrscheinlich jeden wählen, aber ich glaube nicht, dass das realistisch jetzt wirklich vorkommt, oder? Doch. Also da werden die Parteien sich ja wahrscheinlich schon, allein schon aus sag ich mal, gewissem Maß an Wählbarkeit, werden die sich ja wohl schon auf ein paar Kandidaten versteifen, oder nicht? Ja, also sie geben, glaube ich, meistens im Schnitt vier Kandidaten gibt eine Partei. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, so sind jetzt in irgendeinem Rat oder so, sind jetzt, ja, fiktiv jetzt in den Raum geworfen, 200 Plätze zu vergeben oder so. Oder realistisch irgendwie so sind dann davon irgendwie für die Partei, sagen wir, 100 zu holen oder so, glaube ich nicht, dass sie jetzt irgendwie dann, was weiß ich denn, irgendwie so 150 oder so dann zur Wahl stellen werden. Da splittet sich das ja komplett. Also, wenn wir das jetzt auf die kleineren Zahlen gehen, eine Partei kann 5 Sitze geben, dann stellen sie 10 Leute, jo, wo die 5 Sitze könnten besetzen. Mhm. Und da kannst du auswählen. Du kannst halt hier eben, wenn eine Partei 4 Leute stellt, kriegst du Zettel, so Listen, die halt, die Listen sind halt, da sind halt die 4 Leute drauf und dann hat's immer noch einen freien Platz, wo du selber einen Namen eintragen kannst. What? Ja, ich natürlich. Du kannst dich auch selber wählen. Ja, es ist ja, du kannst ja trotzdem noch reinschreiben, was da so bei vielen Wahlen. Das ist halt die Möglichkeit. Wie bei der Papstwahl, jeder kann Papst sein. Das ist halt die Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich finde die Partei gut, ich möchte der Partei meine Stimme geben, das heißt, ich gebe diese Liste von der Partei ab, aber ich möchte meine Stimme auch dem Kandidaten von einer anderen Partei geben. Und dann schreibst du den Kandidaten auf die Liste drauf. Ja. Und dann hat der auch eine Stimme. Du kannst auch sagen, ha, den einen Kandidat auf der Liste, den finde ich gar nicht gut, den streiche ich. Und den finde ich besonders gut und den schreibe ich noch ein zweites Mal auf. Ich meine, das klingt interessant. Klingt bloß, dass das bei der Auswertung unglaublich lange dauern würde pro Zettel. Mhm. Das braucht doch. Stefanie. Ja, es ist Handschrift, die gelesen werden muss, also kannst du schon mal nicht eine Maschine machen. Das sind alles Leute, wo sich hinstellen und hinsetzen und das auszählen. Ja, deshalb. Ich möchte gar nicht die Liste sehen, wenn jeder sich selber wählt, ey. Das wählt Gott sich ja verdammt. Niemand selber. Dieses Dorf, wer hat wieder gewonnen? Ja, der eine, wo der Name doppelt vorkommt. Fuck. Ja, weil wir 2 Frank Schmidt im Dorf haben. Gott verdammt. Und die wechseln sich ab, wer der Bürgermeister ist. Es wählt sich niemand selber. Nein, das kommt eigentlich durchaus selten. Ich zweifle, dass keiner sich selber wählt. Diese Trolle gibt's immer und überall. Ja. Ja, nicht nur das. Also jeder, der auch ordentlich aufgestellt ist, wird hier sich selber wählen. Ja, wow, dann hast du eine Stimme von dir selber. Ja, und dann, keine Ahnung, manche Leute haben weniger. Hast du solche Leute wie ich dabei, die wählen dich dann auch noch, einfach nur weil all the fucks. Und dann, 2 Stimmen, Steffi. Die Leute, die deinen Namen verlesen haben oder dich verwechselt haben. Die dich für jemanden coolen gehalten haben. Die aussehen, wo falsch das X gesetzt haben, so eher. Nee, aber Gott, fuck. Fucking Amerika. So, also, Klima wird scheiße. Mauer, das Ding wird kacke. Wie sehr er Russland liebt, ist auch doof. Für wen? Für Russland? Nein, für alle anderen. Für uns und besonders für die Ukraine. Ach was. Ich bin gespannt, was er in Korea macht. Ich kann mich bloß erinnern, dass er einmal über Kim Jong gesagt hat, so, hey, ihr müsst schon Respekt haben vor dem Kerl. Ich meine, der junge Mann hat das von seinem Vater geerbt und hat dann ordentlich durchgezogen. Er ist eben schon, hat für Respekt gesorgt und so. Eher auf Gelsch, Nordkorea. Ist er Nordkorea? Hm? Kim Jong ist Nordkorea. Gell, ja. Nee, der Trump ist ja sehr auf seiner Seite. Und soweit ich das recht im Sinn habe, müsste Amerika ja eintreten, wenn Kim Jong-un sagt, ich will eure Waffe, eure Armee haben. Oder nicht? Was? Okay, Moment, warte. Ist nicht NATO, oder? Ich war gerade kurz für eine Sekunde abgelenkt und hab gerade nur irgendwie, warte, wenn Kim Jong-un sagt, ich möchte eure Armee haben, also eure im Sinne von US-Armee. Also, nee, Nordkorea ist nicht unser Verbündeter. Wenn es zum Kriegfall zwischen Nord- und Südkorea kommt, also einen richtigen Kriegfall. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Müsste Amerika seine Truppen dahin schicken? Also ich glaube eigentlich zu Süd, weil wir haben gegen Nord-Konvention und wir sind ja dagegen, dass die Atombomben kriegen. Richtig. Oder bessere Atombomben. Allein schon deswegen wird, weißt du, selbst wenn es keine Bündnisse gäbe, würde zumindest insgeheim dann irgendwie irgendwas zugunsten Südkoreas laufen, weil man einfach nicht möchte, dass irgendwie Nordkorea einigt. Aber auf die Sache hat er vor längerer Zeit gesagt, hey, was ist, wenn wir dann einfach dafür sorgen, dass Japan Atombomben kriegt? Nee. Ja. Und was ähnliches, wo ich halt drauf gekommen bin, was er gefragt wurde, war, was er halt machen würde, wenn Russland irgendwie gegen Ukraine oder so vorgehen würde. Ob der halt unterstützen würde. Und normalerweise ist, ja, es ist NATO, natürlich unterstützen wir. Fuck, es ist NATO? Nein? War dann wahrscheinlich... Nein, aber halt, dass die USA halt die Armee der NATO da steht, also manche. So. Aber seine Reaktion war dann, ja, gucken wir, wie viel die uns bezahlen dafür. Ah, es ist so ein Flachwichser, ne? Und das heißt, aktueller Stand ist ja, Russland wagt sich nicht weiter nach Westen vor oder so, weil sonst jetzt ja schon ein bisschen auf Finger geguckt wurde, zwar zu wenig gemacht wurde, aber wegen dem Mittleren Osten, aber wenn nicht, dann halt, wenn Russland zu viel macht, wird Amerika ja was machen. So. Wenn aber Amerika sagt, ja, wir gucken dann, ob wir was machen oder nicht, und so voll den Liebling von Trump haben, so sehr, dass Putin hat hacken lassen für die Wahl, die E-Mails und alles. Ja, aber Amerika ist doch eher auf Russlands Seite. Nee? Normalerweise nicht. Jetzt eher scheiße stark, ja. Eben. Durch Trump ist Amerika jetzt voll auf Russlands Seite. Und wenn Russland... Nee, also Trump ist auf... Ja, Trump ist auf Russlands Seite. Ist Amerika jetzt. Oh, wie auch Putin mag, so ein scheiß Diktator. Oh. Da steht da schon das Wort dick drin. Wenn Russland jetzt hingehen würde und sagt, ja, ey, weißt du was, ich scheiß drauf, ich greife einfach an, zieht Amerika hinten nach. Dann ist die Welt am Arsch. Ja, deshalb werden wir 4 Jahre überleben, mein Wunder. Ich habe so bloß ein kleines bisschen Hoffnung, weil halt ich gucke bei YouTube dort die jungen Türken und da sind halt so diese ganze progressive Sachen. Was richtig witzig war, das ist halt die versuchen, unabhängige Medien in Amerika zu finden. Weil die Hauptmedien sind ja entweder so Fox News, die voll hinter den Republikanern sind und denen den Arsch küssen. Und die anderen Nachrichten, die einfach bloß den Kopf so tief im Arsch drin haben, dass sie gesagt haben, Hillary Clinton hat 98, sonst was Prozent Chance zu gewinnen. Verkackt, würde ich sagen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir haben es doch am Anfang alle gehofft und alle so gesehen. Nee, aber die haben kurz vorher gesagt, dass 98, sonst was. Ja, das ist wahrscheinlich, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, die ersten 2 Bezirke irgendwie so easy gewonnen hatte. Nee, also ja, am Anfang hat es doch sehr danach ausgesehen, als würde sie gewinnen. Ja, aber nee, die haben es letzte Woche gesagt, dass die 98% Chance hat, nach den E-Mails auch noch. Und die haben gesagt, die E-Mails haben nichts ausgerichtet. Vollidioten. Rein theoretisch hätte sie ja auch eigentlich gewonnen, rein von den Stimmen her. Nur der scheiß Wahlmänner, nee. Ja, aber die wussten vorher, dass es ja mit den Wahlmännern ist und wie es so aussieht. Es ist halt ein bisschen mehr Arbeit, da zu gucken, wie es dann läuft, aber man kann es trotzdem analysieren. Natürlich mit mehr Spektrum, ob es falsch oder richtig ist, wer weiß. Ich finde das so dumm, die wählen Leute, die respektiv eigentlich den Präsidenten wählen. Die wählen gar nicht den Präsidenten selber. Hey, die haben ein paar dumme Sachen, wie zum Beispiel, weißt du die Begründung, warum man auf amerikanischen Grund und Boden geboren sein muss, um Präsident zu sein, wie das als Text eigentlich geschrieben steht? Hau raus. Man muss ein natural born citizen sein. Ein was, natürlich geborener. Was ist mit Retortenbabys? Siehst du, das ist das. Die Auslegung ist im Augenblick halt, dass du auf dem Grund geboren sein musst, dass das heißen soll, natürlich Geborener. Aber es gab halt Streitereien und sonst was. Das ist so schwammig formuliert, die Scheiße. Natürlich geboren. Scheiße, du bist mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Du hast schon verkackt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist das für eine... Boah, nee. Was ist das für eine... So schwammig formuliert? Welcome to the motherfucking USA halt, ne? But natural born klingt besser als... Die letzte freie Demokratie. Ich glaube, das war... Es kann sein, dass das ursprünglich irgendwie rassistisch auch ausgelegt wurde, dass du musst geboren sein als Sohn eines Bürgers oder halt als Kind eines Bürgers. Das heißt, weil du dann ja nicht ein Citizen bist, wenn du nicht geboren wurdest. Das heißt, all die Schwarzen, die von Sklaven sind dann ja nicht geborene Bürger, also können die nicht wählen, also bleiben wir Weißen an der Macht. Gut, oder? Ja, Deal, oder? Natural born citizen. Möchte einer Veto sagen? Alle zeigen auf. Der nicht schwarz ist. Also. Ja. Ja, also es ist schlimm. Dumm. Schlimm, schlimm. So, aber was ich halt meinte, also. So dumm. Ja. Aber hey, wartet ab. Sachen. Nächstes Jahr wählt ihr Deutschen. Und ich wette, der scheiß ADF kommt dran. Und dann beißt ihr euch alle selbst in den Arsch. ADF, AfD. Egal. Ich bin's erleben ein. Ja, nee, ich muss auch echt sagen, ich hab heute richtig arg den Drang gespürt, ey, ich muss vielleicht doch irgendwas echt versuchen, auf politischer Weise da zu unterstützen, dass das nicht passiert. Weil ich kann mir echt bloß denken, weil, wie ich das auch schon bei SOPA und anderen Maßnahmen gemeint habe, wenn USA mit was anfängt, hat nicht unbedingt angefangen, weil Brexit kann ja auch schon als rechte Auswirkungen ausgelegt werden, oder wie in Griechenland oder in Polen, das war aber, solange halt da Amerika was macht, sind die meisten anderen Länder nicht weit hinterher. Aber Deutschland schreit bloß, wie dumm Amerika ist. Und nächstes Jahr sind sie genauso dumm. Nein. Ey. Ich habe Vertrauen in das deutsche Volk. Ich nicht. Wow. Bin ich da ohne Grund gegangen. Ich habe schon Leute gehört, die halt gut, so... Gut, dass du gegangen bist. Ja, Trump ist voll scheiße und oh, wie konnten die so Faschisten wählen? Und dann so, ja, aber du hast auch so Sachen so gesagt. Oder ja, was, natürlich nehmen die Ausländer die Arbeit weg und mit den Fabriken und alles, was so das. Und aber hey, ich bin kein Faschist. Ich bin nicht ausländerfeindlich. Ja, du magst nur keinen Deutschen. Nein. Wo bist du nochmal geboren worden? Amerika. Nee, aber was ich vorher meinte, war die jungen Türken, die haben halt dort so gesammelt, dann gehabt alle, die halbwegs auch Richtung links sind und halt versuchen, richtig die Nachrichten darzustellen, wie sie halt gerade sind. Anhand der Umfragen hatten die halt vor einer Woche Trump auf 35% gesehen. Schon weit näher als die anderen. Es ist meistens so, es ist hart, und es ist meistens so, dass kurz vorher alle Ergebnisse einmal kehrt sind. Das heißt, in allen Umfragen, man sieht es ja jetzt wieder, Hillary ist in den Umfragen eigentlich relativ weit vorn gewesen. Es war so klar, dass der andere gewinnt. Das ist hier mit den Initiativen genau gleich. Es ist so oft, dass eine Initiative im Vorhinein mit den Umfragen angenommen wird. Und dann in der letztlichen Wahl alles abgelehnt wird. Typisch Schweiz. Erst sagen sie hier und dann ist hot. Nein. Ist es? Mein Ei geht kaputt. Hast du noch tausende andere? Ja, der war billig platziert, aber Entschuldigung. Guck, wie kaputt. Hälfte Ei klebt noch in der Schale. Oh, da müssen wir aber einen Zensurbalken drüber hängen. Nope, too easy. Was sagt die Zeit gerade? Nur so, sorry, gerade so nebenbei. Keine Ahnung. 42. Sinn des Lebens. Ja, das auch. Worauf ich aber noch. Okay, sorry. Männlicher Schrei der Männlichkeit. In the Lands of Sky. Jetzt ist ein Reiskorn aus meinem Salzstreuer rausgefallen. Ist das eine Umschreibung mit deinen Eiern wieder, oder? Hä, yeah, maybe. Meine Eier sind fein. Ach, meine Fresse, ey. Ich weiß echt nicht, wie ich jetzt A reagieren soll. Wie ich A reagieren soll. Auf die Sache mit Trump. Ja, es ist so. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt. Es ist so. Ich will jetzt wirklich wissen, wo geht's hin. Problem ist nur, ich bin Teil des Ganzen, so global gesehen. Es wäre schön, jetzt so eine Außenseiterposition zu haben, bei der man wirklich safe irgendwie so. Ich meine, komm, der DAX ist schon 3 Punkte gefallen. So oh, das war das Krasseste. Was war das? Der Peso, der mexikanische Peso, wie der einfach abgestürzt ja. ist. Der Franken ist unheimlich stark, also wird unheimlich stark jetzt in nächster Zeit. Die Schweizer Nationalbank. Ich sag dir, sobald die Wahlen angefangen haben, sind die schon in den Startlöchern gestanden, um den Franken so schnell wie möglich wieder zu schwächen, dass das nicht überhand nimmt. Voll geil für mich. Es sind einfach alle Anleger haben sich in den Gold, ins Gold und in den Franken gerettet. Der Kurs ist, der Kursmarkt ist so abgesunken. Warte, ist das jetzt gut für mich oder ist das schlecht für mich, wenn ich in der Schweiz einkaufe? Ich bin in sowas sehr, sehr beschissen. Das ist schlecht für dich. Der Franken ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Das heißt, alles ist teurer. Alles ist teurer, ja. Alles ist teurer und für mich ist es gut, weil ich bin, also wenn ich nach Deutschland komme, ist es du bist mehr Geld günstiger. Wert. Für die Schweizer Wirtschaft, darum ist auch die Bank so erpicht darauf, dass sie da direkt handeln, ist das eher schlecht, weil dadurch, dass natürlich der Franken stärker wird, ist es hier im Land sehr, sehr teuer. Und damit wir immer noch Sachen exportieren können, müssen die Ausländer, die ja von uns etwas kaufen wollen, mehr zahlen. Das heißt, wir haben mehr Probleme zu Sachen exportieren. Und darum hat die Schweizer Bank relativ schnell den Franken wieder geschwächt oder ist auch noch dran. Was? Du hast Ausländer? Wir kaufen auch einfach Pesos auf. So, und dann ist es also wieder ausgeglichen. Nee, aber ich... Kann es sein, dass wir irgendwie mit viel zu hohem Niveau bisher so sind? Ja. Ich glaube, wir müssen mal wieder, weil wir haben jetzt schon über Zahlen und sonst was geredet, richtige Themen. Oh, da müssen wir noch irgendwie was weiteres. Ich bin so halb beim Thema mit Trump nämlich was Witziges, was ich dachte, was vielleicht helfen könnte, ein kleines bisschen, dass Trump nicht gewählt wird. Nämlich, es gab eine kleine Fraktion von weiblichen Wählern, die versucht haben, die amerikanische Bürgerschaft dazu zu motivieren, Hillary zu wählen. Oder nicht Hillary zu wählen, sondern bloß alles außer Trump zu wählen. Nämlich. Transgender. Hier, wenn ihr sehen könnt, wonach sieht das aus? Curvy Models. Aber ich lese den Titel schon, deswegen. Ja. Nämlich Pornodarstellerinnen haben das Angebot gemacht. Hey, wenn du nicht Trump gewählt hast, kriegst du einen BJ. Nice. Echt? Wo kann ich mich? Ja. Ja, wobei. Ja, John ist gut. Ja, guck mal, wie viel war das? 120 Millionen für Hillary? Hälfte ist weiblich, also 60 Millionen, zwei Personen waren das, 30 Millionen in 4 Jahren, das könnte ein bisschen wund sein. Dips auf Erster bei beiden, weil danach will ich nicht mehr. Nee, und ich muss was denken, ist das nicht theoretisch illegal? Blowjobs anzubieten für eine Nichtwählerschaft? Also, Jobs anzuwählen auf eine bestimmte Weise, Waren anzubieten oder wow, Dienstleistungen. Das ist ein Minenfeld, Christian, das weißt du, ne? Waren oder Dienstleistungen anzubieten, also ich meine bloß als allgemein, was es ja entspricht, Waren oder Dienstleistungen zu jemandem anzubieten, um auf eine bestimmte Weise zu wählen. Also damit die Wahl zu beeinflussen. Ist das mit, illegal? Ja, ich darf doch nicht einfach, ich gebe dir 2 Euro und du wählst CDU. Okay. Du darfst Stimmen nicht kaufen, sonst würden das alle es machen. Es ist ja im Grunde genommen nicht gekauft. Das ist ja, hey, wenn du hast gewählt und wenn du den anderen gewählt hast, dann bist du cool und kannst zu mir kommen. Ja, warte, das ist so, sonst kriegst du einen Haarschnitt, du kriegst einen Anzug, du kriegst 2 Liter Milch von mir. Trotzdem, Naturalie, aber Ware. Naturalie, aber Ware. Ware halt. Und weil das Entsprechende ist ja, oder du würdest halt was sparen, was du dir vielleicht sonst kaufen würdest. Ja, aber das kann man, ja, okay, man kann es kaufen. Und dann ist auch die Sache, da ist ja auch noch Prostitution nicht in allen Staaten erlaubt, oder? Ich wüsste nicht das, nee. Ich wüsste es jetzt auch. Deswegen ist ja die Sache, ist das dann nicht auch, du bietest für eine Gegenleistung halt Sexdienste an, also wäre das auch schon Prostitution. Okay, dann wäre pornografische Schauspielerin auch in der Prostitution, also für Job. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ach ja, das Schlimmste ist ja, wenn Leute argumentieren mit Trump, wie ich jetzt so gekommen bin, dass komm, der wird eh aufgehalten. Von was? Von wem? Ja, weil das ist das Problem, weil er ist der Präsident, er hat damit schon einiges gemacht, aber da sind ja ein paar Instanzen zwischen ihm und was anderem. Aber der Senat ist ja trotzdem von seiner Partei jetzt gehalten worden, was gehofft wurde, dass das halt nicht passiert, ne? Nicht passiert. Dann ist aber auch noch der oberste Gerichtshof, der normalerweise aus 9 Richtern besteht, hat gerade nur 8 Richter, 4 Demokraten, 4 Republikaner. Und eigentlich sollte Obama einen neuen einsetzen, aber das wurde blockiert vom Senat. Also wird er jetzt halt noch einen richtig, richtig, richtig scheiße altmodischen konservativen Republikaner einsetzen, der wahrscheinlich 20 Jahre alt ist und dann, bis er 99 stirbt, dort der oberste Richter sein. Und die anderen obersten Richter sind auch schon ziemlich alt. Das heißt, wenn du ein oberster Richter bist und kurz vorm Abnippel bist, kannst du nicht wenigstens noch 4 Jahre warten. Please? I pay you. Wir brauchen die Zeit. Und das ist so eine Sache, die auch ganz, ganz schnell machen könnte und die dann nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wann muss er raus, oder wann ist die Vereidigung? Januar. 20. rum, oder? Meinte ich irgendwie gelesen zu haben. Irgendwie so von wegen, Obama muss am 20. aus dem Weißen Haus ausziehen oder irgendwie so halt. Die sind da schon am Ausziehen, oder nicht? Also Michelle hat schon packen lassen, das hat sie gesagt. Ja, aber... Sind sie nicht? Haben sie schon... Also halt offiziell müssen sie raus sein. Also ich hab gemeint... Du bist ja auch beim Umzug nicht bis auf den letzten Tag da. Ich hab okay, gemeint, in der Schweiz, dass sie jetzt während der Wahlzeit schon am Packen sind und die Umzugskartons schon, also der Umzugswagen schon beim Weißen Haus steht, dass die Trump-Familie schon eingezogen ist. Nee, das auf keinen Fall. Nee, stimmt. Ja, ziemlich sogar. Die werden nicht von heute auf morgen rausgeschmissen. Also ich hab jetzt Galileo... Noch ist es der Präsident. Und ich habe gesehen, also sie haben gesagt, dass innerhalb von 4 Stunden muss das Weiße Haus leer und wieder gefüllt sein. Ja, dann wird es ja wohl an dem Tag sein, wo er Präsident wird. Ja. Nee, aber gerade ist ja noch diese doofe, lahme Entenzeit, wie sie das nennen. Also sie haben gesagt, während der Vereidigung ist die einzige Zeit... Ja, das ist im Januar, die Vereidigung. Das ist eben die einzige Zeit, in der das Weiße Haus nicht besetzt wird. In derer Zeit müssen die umziehen. Und es darf nur das ganze Personal vom Weißen Haus, die jetzt momentan dort drin sind, nur die dürfen den Umzugswagen von Trump ausräumen. Boah, das ist irgendwie schlimm. Weil das ist vorher schon kontrolliert worden vom Sicherheitsdienst. Und ab dem Zeitpunkt darf kein anderer die Sachen anrühren, außer das Personal. Und es kann sein, dass Trump das ganze Personal kündigt. Wegen Personal gibt's was richtig Geiles. Nämlich, der kriegt ja auch einen ganzen Stab und sonst was, ja? Also seine Sekretär für sonst was, irgendwie, muss man. Monika Lewinsky, sagst du? Persönliche, Nee. Nee, die Sache ist aber wer normalerweise ja so die bestimmt und sonst was, ist er zum Teil natürlich, aber der hat ja so einen Anführer, den Chef, also den Stabschef, ja? Und, wer das bei ihm jetzt wohl werden wird, ist Chris Christie. Das ist halt ein Politiker, der so, ihm wurde vermutet, dass er korrupt ist, und sein kompletter letzter Stab, den er als Gouverneur hatte oder so, oder war das Bürgermeister, ich weiß nicht genau, ist gerade verurteilt worden, dass die halt korrupt waren und illegal Scheiß gemacht haben. Und der ist dafür zuständig, Trumps neuen Stab auszuwählen. Deswegen, Korruption. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der erwartet, dass irgendwie ein paar Attentatsversuche in den nächsten Monaten anstehen. Nee, natürlich. Oder? Sicher wird es ein Attentat geben. Ja, problematisch ist nur, dass auch der Vizepräsident, der dann dran ist, ein richtiges Monster ist. Wer ist nicht? Weil was hältst du einfach von einem Kerl, der erstmal so gesagt hat, so, hey, Frauen, die eine Abtreibung machen, müssen für jede Art von Fötusmaterial eine Beerdigung bezahlen. Was? Und durchführen, ja. Was? Was aber auch heißt... Eine Abtreibung, eine Beerdigung. Ja. Was aber auch heißt, dass du, wenn du eine Fehlgeburt hast, von der Definition, wie das geschrieben war, hättest du eine Beerdigung machen müssen. Oder... Für den Fötus. Da das nicht so klar zu sagen ist, könnte auch eine besonders starke Regelblutung, wo dann halt auch Fötusmaterial rein theoretisch bei ist, dass halt das auch beerdigt werden muss. Yep. Hey, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich muss eine Beerdigung für meine Fruchtblase machen, oder was? Ja. Dann ist aber auch noch anderes, was er richtig Schlimmes vorhatte, war wie wär's damit, wenn wir AIDS-Kliniken Geld wegnehmen? Und stattdessen geben wir das Geld so Anti-Homosexualität-Touren, wo die halt Elektroschocks den Jugendlichen machen, damit die nicht mehr schwul sind. Mit Elektroschock einen von. Konversionstherapien, das machen die. Was im Endeffekt zusammengefasst ist, du wirst so lange gequält, bis du es einfach nicht mehr machst. Ja, oder die zeigen, die machen halt Elektroschocks, während die dir schwulen Pornos zeigen. Du, dass dein Hirn irgendwann assoziiert, wenn du sowas siehst, so verbindest du es halt mit Schmerzen. Das ist was Negatives für dich. Kann man so verrückt sein? Frag das die 1920er. So ein Kerl ist jetzt der Vizepräsident von Amerika. Das heißt, ein kleiner Ratschlag, wenn einer von euch auf den Plan kommt, Trump abzuwählen, vergisst nicht, wer die Nummer 2 ist. It's der me, Mario. Der Präsident, wenn der Trump abgewählt wird. Nee. Abgewählt in mit Gänsefüßchen in mit Form wenn er eines assassiniert zweiten Erweiterung wird. Des Gesetzes mit der zweiten Verfassungszusatz abgewählt wird. Ja, ist schon klar. Der, oh mein Gott, ey ja, Kollege, so am Arsch sind wir. Wählt der Typen ab, dünnten einfach Misstrauen. Wählt ihn ab. Ja, wählt. Ja, das Problem ist, ich glaube, wer kann Misstrauensvotum machen? Ist das nicht auch jetzt Mehrheit Republikaner? Ja. Ja, das muss doch der Kongress machen, oder nicht? Ja. Irgendwas. Also ernsthaft, das ist riesig scheiß Problem. Oh Mann. Ach, aber alles lässt sich auch berufen auf ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel halt diese jungen Türken, die ich gucken, ein großes, wo die hinterher sind, die wollen versuchen, Geld aus der Wahl zu machen, weil irgendwie jetzt wurde $1 Milliarde hat irgendwie die Clinton ausgegeben oder so für die Wahl. Mhm. Das oder Geld können Spenden die Gescheite mal bei mir investieren. Nope. Ja, aber warum dürfen die das machen, halt das Geld spenden anonym? Ja? Wie meinst du anonym spenden? Die dürfen das jetzt legal anonym Geld gespendet kriegen für ihre Wahl. Das Einzige, was ist halt so ein Superpakt. Aha. Das heißt, also wenn ich jetzt Amerikaner wäre, dürfte ich jetzt sagen, hey, ich habe jetzt Lust, der Hillary zu spenden. Dann gibt der einfach Geld. Ja, wenn du als Privatperson, musst du das aber offen preisgeben. Aber du könntest auch, wenn du einfach bloß, sagen wir, du bist die Gebrüder Koch und du bist korrupt wie sonst was, du bietest dann $2 Millionen an dieses Bündel an Geld und dieses Bündel an Geld bietet das Geld, spendet das der Hillary Clinton. Und was offenkundig wird, ist dann halt bloß, dass der Bündel das Geld gespendet hat. Hm. Und es hätten auch 2 Millionen Leute, die bloß 100 Euro geschickt haben sein können oder halt 200 Millionen von einem. Weiß man nicht. Weil die sind nämlich auf die haben das so ausgelegt, dass Geld spenden ist freie Rede. Alles oder mit korrekt. Freier Rede gleichzusetzen. Das heißt, du kannst Geld spenden nicht jemanden verbieten, weil dann verbietest du ja die freie Rede. Und das darf ja in Amerika nicht passieren. Ja, und jetzt, wenn's noch... Idioten dürfen an die Macht gewählt werden, aber freie Rede verbieten, also Geld spenden, ist natürlich... nee, das darf nicht passieren. Ja, werden wir auch sehen, wie das sich ändert, weil Donald Trump hat ja auch angesagt, dass er die freie Redegesetze, was die Presse angeht, einschränken wird und es so machen wird, dass die Presse verklagt werden kann, wenn sie etwas Böses über dich sagen. Ich bin gespannt, wie das mit dem Waffengesetz läuft, weil er will ja die Waffen komplett legalisieren, also dass jeder, egal wieso, weshalb, warum, in welchem Alter, eine Waffe tragen darf. Ich freue mich schon drauf. Außer du bist Islamist. Ich freue mich schon, wenn vollautomatische Waffen oder so an der Tagesordnung sind. Da freue ich mich richtig drauf. Wird bestimmt spaßig. In manchen Staaten sind es doch schon. Ja, aber jetzt überall. Ja, dann wird's noch mehr verbreitet. Die Unfallrate. Ich finde das sowieso schon so lächerlich, weißt du, wenn du sowas wie eine Desert Rifle hast oder so. Nee, das ist ja keine vollautomatische Waffe. Die schießt ja nur in Dreierburst-Schüssen oder so. Das ist nicht vollautomatisch. Ist nur halb. Du musst den Trigger mehrfach drücken. Ach, das ist Spaß. Bei Galileo hab ich eine Familie gesehen, die allen Ernstes ihren Kindern, ja, Namen gegeben haben. Von Donald. Waffenherstellern und von Waffentypen und so. Und die 10-jährige Tochter lernt Glock. Jetzt schon mit Waffen umzugehen. Und wenigstens im Skistand, ja. Aber sie lernt also jetzt. Also ich habe damit rein theoretisch kein Problem eigentlich. Ich finde das. Da kommt ein Aber, oder? Also, die Sache ist dieses, weil. Oder da kommt eine Einschränkung. Gucken wir mal. Solange das ja am Schießstand ist und so. Ah, okay, solange. Perfekt. Okay, reicht nicht. Ja, wenn es am Schießstand ist. Okay. Aber unter Aufsicht. Dann gehst du nicht nachher noch mit dem Mädel in Waffenladen und schaust dir eine pinkige Waffe an, die das Kind vielleicht haben möchte. Pink! Wenn die das am Schießstand verwenden möchte, lass sie doch. Sie würdest du mit nach Hause nehmen. Ja, dann muss es aber zu Hause in einem Safe kommen, auf den sie nicht zugreifen kann. Ja, aber das machen die nicht. Der darf auch niemals rausgenommen werden. Ja, das ist dann das Problem. Aber ich habe mit eigentlich, weil Es ist natürlich was Riskantes, aber es ist eine Aktivität, die ein Hobby ist, mit anderen Leuten zusammen, mit Fähigkeit nutzen. Das ist, weil, ich meine, Pferdereiten zum Beispiel ist ja, glaube ich, auch ziemlich gefährlich, wenn man da mal runterfällt, oder? Ja, aber das ist gefährlich für mich und nicht für alle anderen. Nach den meisten Quoten sind die meisten Waffen auch für dich und deine Familie am gefährlichsten. Ja, aber wenn ich reite, ist das nicht für meine Familie gefährlich. Doch, klar, du könntest draufgehen. Du könntest deine Tochter totreiten. Welche Tochter? Deine zukünftige Tochter. Deine zukünftige Tochter. Wo wir wieder bei den Eiern sind. Nein, aber ich finde, es kommt immer aufs Land drauf an, weil jedes Land oder jede Kultur geht anders mit den Waffen um. Ich meine, hier in der Schweiz ist das, sind die Waffen ja auch relativ präsent. Ich meine, jeder Schweizer, wo im Militär gewesen ist, hat ein Sturmgewehr zu Hause. Und hat auch Notfallmunition, die zwar plombiert ist, aber Notfallmunition im Schrank und das Magazin und eigentlich eine voll funktionsfähige Waffe. Deswegen ist es halt nicht unbedingt so kulturabhängig für mich. Für mich ist es halt bloß dieses, es muss verantwortungsvoll damit umgegangen werden. Eben, das ist kulturabhängig. Schweizer gehen damit viel verantwortungsbewusster um. Ob sie es tun, ja oder nein, aber kulturabhängig ist halt für mich nicht, ob es verantwortungsbewusst ist. Es gibt mal Grundsätze, die erfüllt werden müssen, ob es Kultur eine Kultur macht oder nicht. Heißt? Also, so bloß als Deutsche zum Beispiel. Wir sind ja nicht Kultur, dass wir halt viel Waffen haben. Da sind irgendwie höchstens die Jäger und ein paar andere, aber sonst sehr großer Teil hat nichts mit Waffen zu tun, nachdem sie selbst manche Wehrdienst abgeleistet haben, oder nicht? Ja. Aber, deswegen, wir würden ja trotzdem höchsten Schießstand oder zu Hause muss das in einem Waffensafe sein oder einen Waffenschrank halt, der spezielle Sicherheitsvorkehrungen hat, solange halt da sind Regeln, obwohl wir keine starke Waffenkultur haben. Richtig. Ja, aber das heißt, die Kultur ist nicht das Wichtige, die Regeln sind das Wichtige. Ich meine jetzt mit Kultur nicht speziell auf die Waffenkultur bezogen, sondern generell halt ja schon ein bisschen Nationalität kulturmäßig, weil wie gesagt, Schweizer haben auch viel, die Waffen sind auch hier präsent. Es läuft nicht jeder mit einer Waffe rum, aber es gibt viele Haushalte, die Waffe haben, gerade wegen dem Sturmgewehr aus dem Militär. Hier ich in mein, der kein Schweiz. Kein Wunder, wenn ich bloß höre, wie das Essen bei euch kostet, dann kann ich verstehen, dass man selber am Jagen ist. Es gibt auch viele Jäger, aber das Jagen ist da sehr, sehr starken Kontrollen. Aber ja, trotzdem, was ich sagen will, die Unfallrate ist trotz, dass eigentlich jeder Schweizer Haushalt mindestens ein Sturmgewehr von irgendeinem Sohnemann daheim stehen hat im Schrank, ist die Unfallrate mit Sturmgewehr oder mit Waffen allgemein in der Schweiz nicht so hoch wie in Amerika. Und in Amerika hat auch fast jeder Haushalt eine Waffe. Gibt's nicht sogar mehr Waffen als Einwohner im Umlauf? Ja, aber irgendwie gibt's bloß 10 Haushalte oder so, weil irgendwie alle 10 Waffen haben, die Waffen haben. Was? Ja, es gibt also wenn du halt auf Haushalte umrechnest, gibt es irgendwie verdammt viele Waffen. Aber die Sache ist halt, richtig viele Haushalte haben keine Waffen. Und die Haushalte, die halt Waffen haben, haben dann halt gleich 20, 30 Stück oder so. Weil jetzt kaufen wir ja die Waffen, damit Obama sie uns nicht wegnehmen kann. Ja, aber da haben es ja auch, die meisten Haushalte sind halt Jäger hier. Die haben halt auch nicht nur eine Waffe. Ja. Ich finde, es kommt wirklich immer drauf an, wie ist der Umgang des Landes und der Nationalität und der Menschen in dem Land mit den Waffen. Und in Amerika gehen sie einfach falsch mit dem Ganzen um. Und ich finde, in Amerika sind sie nicht bereit dazu, dass jeder einfach eine Waffe hat bei sich. Ja, aber in Amerika ist ja das historisch noch dahinter. Es ist halt ein Land, was viel Wert auf die augenscheinliche Freiheit gibt. Oder augenscheinlich viel Wert auf die Freiheit gibt, wie man das sehen möchte. Und die Freiheit wurde erreicht durch Waffengewalt. Und deswegen gehört jedem Recht das dazu. Ja, das hat halt einmal funktioniert. Wie andere Länder freie Rede haben, zum Beispiel, wie Frankreich zum Beispiel, würde ich sagen, freie Rede hat, ja? Was ist das für eine Freiheit, die Freiheit, eine Waffe bei sich zu tragen? Die Freiheit, jeden Menschen umzubringen? Die Freiheit, den anderen Menschen seine Freiheit zu nehmen? Ja, das ist halt das im zweiten Verfassungszusatz. Du darfst nicht die Freiheit eines anderen einschränken. Ja, aber sobald der dein Haus betritt, dann ist er fair game. Ein Schritt noch. Sobald jemand dein Haus betritt, darfst du die Freiheit seines Lebens einschränken. Ja. Mhm. Das ist schon das Recht da. Dumm, hey. Oder stand your ground. Das ist schlimmer. Kennt ihr das Stand Your Ground Gesetz? Ein Fuß auf dein Land und Grund und Boden und bam, bam, Headshot, bye bye. Nein, die Auslegung ist, dass im auf öffentlichem Gebiet der Grund und Boden, auf den du läufst, als dein Grund und Boden ist. Was heißt, dass wenn irgendwie in einem kleinen Radius, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fuß oder Meter, jemand mit bedrohlicher Fassung auf dich zukommt, hast du das Recht, ihn zu erschießen. Ey, wenn ich stinkelnd durch die Gegend am Rennen Rempeleien aus Versehen an, paffet, schossen. Ja, oder halt, geil, weil ja dort standardmäßig, sobald du eine dunklere Hautfarbe hast, bist du bedrohlich. Oh. Per Definition. Es hat, ja, die, und die Staaten, die Stand Your Ground haben, sind, mein ich, auch ein bisschen mehr südlich gelegen. Also es ist auch nicht so gut. Ich muss es nochmal betonen. Amis, die sind so dumm. Die haben die dümmsten Regeln und die dümmsten Rechte und verklagen können es eh jeden. Jeden Scheiß. Und wegen ja, jedem Scheiß. Ja, jetzt andere Länder verklagen können. Kommt damit durch, oder was? Nee, sonst habt ihr mitbekommen, wie die jetzt Länder verklagen können. Was? Das musst du, glaube ich, jetzt ein bisschen ausführen. Haben sie schon wieder ein Freihandelsabkommen oder was ist los? Nee, es gab was vorher, was irgendwie ein Gesetz ist, was eigentlich Obama vetoen wollte. Aber das Veto wurde überwählt. Und es ist halbwegs dass Länder, die verantwortlich für Terrorismus sind, können für den Terrorismus angeklagt werden. Das heißt, private Bürger in Amerika haben das Recht, wegen Terrorismus oder halt schlimmen Verhalten Arabien oder so zu verklagen. Wow, und was bringt dir das? Yeah, ich verklag ein ganzes Land. Die Sache ist dann halt aber, dass die nicht daran gedacht haben, dass die anderen Länder sich vielleicht rächen, wie jedes Mal, wenn Amerika was falsch gemacht hat. Aber Amerika hat ja niemals was falsch gemacht, also kann es ja nicht sein, dass die verklagt werden, oder? Wieso sollte Amerika was falsch machen? Das ist das Land der Träume, Christian. Da kann jeder machen, was er möchte und kommt damit davon. Und der Käse fließt auf den Straßen. Ja. So, und es sind keine Katzen in Amerika. Kennt ihr das nicht? 'Cause there's no cats in America. Dass ich hier, oh Gott. Keiner guckt Five Wilder Mauswanderer. Habe ich schon mal geschaut, aber ich bin gerade immer noch schockiert von Amerika. Und ich glaube, das wird... Jetzt erst. Besser. Nein, schon immer. Aber ich werde immer schockierter über dieses Land. Das ist einfach nicht normal. Also ich glaube, was bei mir problematisch ist, ist diese Sache, wie wir Amerika sehen seit der Kindheit oder so. Ja? Weil besonders wir Deutschen, wir haben ja... sehr viel in unserer Schullaufbahn eingebläut gekriegt, was Schlimmes die Deutschen gemacht haben und wie das mit dem Zweiten Weltkrieg war und wie die Alliierten das gerettet haben und also wie wir uns bei der Welt sehen. Ja? Und dann kommt ja auch dazu, dass wie wir uns sehen und wir Menschen sind dazu fähig, wie wir Sachen sehen, ist ja häufig in Gegensätzen. Ja? Die gegen uns, gut gegen böse, schwarz gegen weiß. Und das war jetzt etwas, was Sven gezeigt hat. Das Bild haben wir leider nicht gespeichert. Vielleicht nicht. Warte, ich mache einen Screenshot. Halt, wie wir schwarz oder weiß da gegenüber sehen, ob jemand ist. Und bisher, wie ich aufgewachsen bin, war es so halt Amerika so, hey, eigentlich cooles Land, kommt coole Sachen daher. Da sind Cowboys und so. Und die sind halt einer von uns, von den Guten. Amerika. Ja. Dann kam die ganzen Kriege im Mittleren Osten. Und dann so, hey, aber die sind doch eigentlich doch die Guten. Aber jetzt ist es halt so... Weil, stell dir vor, du hast eine Nachbarschaft, ja? Mhm. Und da hast du am Ende der Straße einen Kerl, der halt, der ist Jäger und der hat halt aus der Schweizer Armee sein Gewehr dort zu Hause und der ist irgendwie manchmal dort am Saufen und manchmal ein bisschen am Vier trinken und es ist ein bisschen seltsam, aber der ist einer von uns, der ist eigentlich okay, wir laden ihn trotzdem so ab und an zum Grillen ein, ja? Aber jetzt hat der Kerl halt, eine Reichsflagge gehisst und seine Haare rasiert. So, ich glaube, den will ich nicht mehr zum Grillen einladen, der ist nicht mehr einer von uns. Was definiert einer von uns? Kein Reichsbürger zu sein. Also mein Argument ist jetzt bloß gerade auf der emotionalen Ebene, weil wir fühlen ja die Länder in Europa, das sind wir. Ja. Russland, oh, die sind schon irgendwie anders. Anders. China, oh, das sind die Dreckigen, die wollen also unsere Jobs klauen, die machen alles schlecht, die sind die anderen, ja. Afrika, oh, das sind alles bloß entweder Armut oder diese Banden. Oder diese militaristischen Diktatorstaaten. Mittlerer Osten ist eh irgendwie alles scheiße. Das sind die anderen. Die anderen. Ja? Das Leben der anderen. Das sind die anderen. Die anderen. Weil wir sind per Definition die Guten. Die nicht. Und irgendwie Amerika hat sich jetzt für mich zu den anderen bewegt. Amerika sind immer schon die anderen gewesen. Die denken halt, ich weiß nicht, ob dieses stupide Denken bei denen immer noch vorherrscht, dass der große Teich ihnen irgendwie so, weißt du, so, nee, nicht ihnen gehört, sondern so diesen gewissen Sicherheitsabstand gibt, so. Ich weiß nicht. Ist so, also es kann schon sein. Es wirkt halt sehr bizarr, weißt du, alle reden von Globalisierung, alles ist halt miteinander, es heißt halt, dass jetzt alles mehr vernetzt ist, dass alles direkter halt auf alles einwirkt. Aber. Ja, aber du kannst nicht per E-Mail eine Bombe schicken. Nee, das meine ich noch. Ja, du kannst aber eine Bombe damit auslösen. Ja. Oh. Das wäre eine schlechte Idee. Wenn mal fliegt, gell, dann sind wir. Nee, aber es ist so, ich weiß nicht, ob dieses Denken noch immer vorherrscht, aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr rückständig, falls es noch so sein sollte, zu denken, dass man, nur weil man halt ein paar tausend Kilometer oder ein paar hundert Kilometer, ich weiß es jetzt nicht, kann ich mich jetzt noch lächerlich mitmachen, dass man da irgendwie Luftlinie zwischen sich und halt Europa hat, dass man meint, sich davon komplett abschotten zu können, und wie er es ja jetzt im Endeffekt, zumindest mit seinen Aussagen, an denen es sich ein bisschen ablesen lässt, er vorhat, sich jetzt nur noch primär halt um Amerika selber zu kümmern. Ich weiß nicht, wie man so im Jahr 2016 noch leben kann. Ich habe da mehr verfolgt, seine Aussagen sind nicht, sich nur primär darum zu kümmern. Er möchte auch den Mittleren Osten komplett zubomben oder komplett rausgehen oder komplett ganz viele Leute reinschicken. Und er möchte denen das ganze Öl nehmen, weil für den Sieger gehört ja die Beute. Wow. Ach so, wir haben den Krieg schon gewonnen. Nee, das ist seine Ansicht, alles, was er vorhat. Ja, aber er hat den Krieg schon gewonnen? Ist es schon so? Weil the winner takes it all, deswegen so, er hat schon so. Ja, er denkt ja nicht, dass er verlieren kann, aber scheinbar hat er mittlerweile mehr Glück. Also ich glaube, sein Ego ist heute richtig, richtig groß. Ich rede nicht von seinem Penis. Dein Ego wäre auch groß, wenn du jetzt gerade Präsident geworden wärst. Wenn ich sein Ego schon vorher gehabt hätte und jetzt noch, keine Ahnung, mit null, also mit zumindest sehr abgeschriebenen Chancen, wenn ich dann trotzdem noch Präsident werde, ey, die nächsten 5 Wochen werden durchgesoffen, ey. Machen wir einen Deadpool. Wann wird er erschossen? Oder angeschossen? Bis Juli nächsten Jahres. Ich denke bis Ende nächsten Jahres. Also Dezember. Bis Also 2017 Dezember. Mhm. Bis zum nächsten Dezember. 2016. Ich sag bis Juli 2017. Ich sag vor Januar. Vor Januar noch. Bevor es überhaupt passiert. Also bevor er reingewählt wird. Nee, es wird passieren, er wird aber nicht lange. Nee. Ich geb ihm echt nicht mehr als die erste Jahreshälfte 2017. Es geht um das erste oder um das Finale? Also erste anschießen. Erster, okay, ja, dann bis Juli 2017. Also das erste, was. Also mehr ist als bloß, jemand hat mit der Pistole aufs Weiße Haus geschossen. Nee, klar. Jemand schon, hat halt auf ihn geschossen. Ja, klar, also schon bedrohliche Nähe. Nicht, ich stehe 200 Meter entfernt. Ja, ich hab auf dich geschossen, Arschloch. Hat man irgendwie das haben Leute gemacht? Nee, aber wie gesagt, Juli 2017. Called it. Ich muss sagen, meine beruht ja auch ein kleines bisschen auf Hoffnung, weil es ist schlimm und es ist nicht das Richtige zu machen nach jedem moralischen Ansatz, aber. Ich wünsche ihm nicht den Tod, aber ich wünsche ihm, dass er nicht dieses Amt bekleidet. Die Sache ist, wenn wir nach Spocks Regeln gehen, es ist dieses, wenn wir nicht globale Erwärmung aufhalten, wofür er sich komplett dagegen gesetzt hat, er möchte in die gegengesetzte Richtung gehen. Weil er meint, dass globale Erwärmung ist ein Trick, den die Chinesen erfunden haben. Boah, als ich das gelesen habe, ne? Alter. Da frage ich mich echt, ich frage mich manchmal echt, sitzt er im Hintergrund und schreibt diese Texte für ihn? Und er ist so der beste Schauspieler der Welt? Oder? Nee, der schreibt die Scheiße einfach bloß, wenn er auf dem Klo ist. Boah. Nee, aber wir sind dann mal durch mit Trump. Dieses Mal kein Film, weil wir einfach bloß so voll mit Zorn und Frust gehört, sind. Hab gehört, ab jetzt hören wir einfach auf, über Trump zu reden. Das nächste Mal reden wir über seine Beerdigung. Ja. Ja, dann habe ich gewonnen, weil ich am nächsten dran war. Also ich wäre auch dafür, ja. So, aber bevor wir noch mal kurz gucken, wann bist du jetzt noch mal da, Steffi? Wann wir denn den Adventskalender knacken? Weil wir werden ja. Für die es hören, was wahrscheinlich keiner ist, der es nicht hören möchte, aber hey, besorgt euch, wenn ihr mittrinken möchtet, im Dezember einen Adventskalender von Real. die Adventsbar. Von einem hier genannten Supermarkt. Zwischen 26. und 9. Das ist perfekt, da habe ich Urlaub. Voraussichtlich. Also nach dem 24. auf jeden Fall. Ja, also das heißt, am Ende des Jahres werden wir unsere Revue halten und uns zutrinken und eine schöne GIF erstellen, wie Svens Gesicht immer schlimmer wird und meins immer roter. Ich kann trinken! Boah, der Arm sieht so megamäßig krass aus. Aber durch den Kamerawinkel im Verhältnis zu dem so, ich kann trinken! Craft Goloss! Warte. Er zeigt bloß gerade seine Muskeln. Was für Muskeln, Mann? Guck dir das an. Also, Steffi, willst du nicht mal was machen? Es sieht muskelartig aus. Das war mein Bizeps, der nicht vorhanden ist. Was will ich machen? So. Aber Steffi, wir haben ja nichts, um dich zu verlinken, wo man dich finden kann. Ja. Doch, sie ist demnächst bei einem Videoprojekt dabei, da weiß ich nur was nichts von. Ja. Sucht euch einfach die Reitmeisterin Steffi aus den Schweizerlanden. Die werdet ihr wahrscheinlich niemanden finden. Gesicht. Aber vielleicht sie. Hätte jeder das. Ohne Scheiß. Fuck! Warum habe ich kein Video gemacht? Ohne Scheiß, Steffi hat eben 3 Sekunden so ins Gesicht gemacht. Das hätte man super in eine GIF packen können. So dieses so. Ja. Yeah. Und jetzt macht er bloß weitere Grüße. So, aber so viel zu Steffi. Vielen Dank fürs Wiedersehen. Das war übrigens der letzte Podcast mit Stefanie in diesem Jahr. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Ihr wollt mich doch wieder. Sag es nur. Das werde ich öffentlich immer dementieren. Aber hintenrum fragt immer, Steffi, kommst du das nächste Mal wieder? Wann habe ich das denn gefragt? Das ist so gelogen. Wann hast du Zeit? Ich zitiere mal von heute. Bitch, 18 Uhr, sonst Schläge. Wir brauchen ein Doppel-X-Chromosom, Menschen, weil wir sonst aussehen, als ob wir Doppel-X-Chromosom nicht mögen. Ich habe gerade so falsche Sachen verstanden. Ne? Skype war gerade weg. Ey. Ich will das jetzt nicht wiederholen, ne? Aber das war so falsch einfach gerade. Okay, für dich nochmal, ohne sie sieht's aus wie ein Würstchenfest. Ja, ist es ja auch. Ersatzdame Nummer 2 meint ja heute auf ein Konzert gehen zu müssen. Ja, ich meine dich. Du weißt, dass du gemeint bist. Also ihr wollt, dass ich irgendwas mache, wo man mich drauf verlinken kann, oder was? Ja, wir verlinken dich bei uns auf der Seite. Wir machen mal so einen Live-Shot genau davon, von dem Gesicht, das du gerade machst. Ja, ich habe ein Screening gerade gemacht. Hast du gar nicht. Natürlich. Ich habe das König zurechnen, ich hab das wie Stephen Hawking nur so mit Augenkontakt. Ich muss nur so auf meinen Bildschirm gucken. So. Okay, also Bullshit. So, aber, also, Steffi findet ihr nirgendwo und uns findet ihr bei knack.net und bei YouTube und bei archive.org jetzt auch. Ach ja, genau. Können wir kurz nochmal... Ich bin trotzdem erreichbar über Sven. Also, wenn können ihr eine Frage habt, von Sven richtig. Falls ihr Steffi daten wollt, schickt eine Mail an sven@knack.net mit der Beschreibung Date Steffi 2017. Ich sag euch nur, es lohnt sich. Sie reitet Pferde. Sie reitet Pferde seit Jahren. Oh Gott, das wird immer schlechter. Also müsst ihr schon passendes Equipment mitbringen. Äquivalentes Equipment. sie fährt, oh, wie süß, sie wird da rot im Gesicht. Oh. Ist das nicht toll? Wir sind hoch beim Niveau gelandet und jetzt stürzen wir ab. Nein, okay, gut. Können wir bitte noch mal kurz wirklich mal zwei Minuten mal gerade irgendwie, warum es letzte Woche auch keinen Podcast gab? Hatte mit folgenden Sachen zu tun. Wir hatten keinen Bock. Nein, also wir waren ein bisschen, also das ist wirklich mal gerade kurz Eigenerklärung. Ich weiß, das wird wahrscheinlich die wenigsten Leute interessieren, aber vielleicht aus historischen Gründen wird es irgendwann mal da eine Rückfrage geben. Warum auch immer. So, we called it, so nach dem Motto. ohne da jetzt zu viel irgendwie Werbung für irgendwas machen zu wollen, unser Online-Speicher, über das wir alles hosten, hat praktisch, nennen wir es mal übersetzt, den Geist aufgegeben. Wobei Geist aufgegeben ja implizieren würde, dass irgendwas kaputt gegangen ist, aber die haben im Endeffekt also ihre... Also die Host-Funktion wurde abgeschaltet, was ein Jahr im Voraus angesagt wurde, aber wir waren irgendwie nur 9 Monate da und dann ist es ausgeschaltet worden. Was will man machen? Jedenfalls, wir haben ganz guten Ersatz gefunden, archive.org, Online-Speicher en masse, bis 2 Gig war das irgendwie pro Datei, maximal Upload, was wir mit einzelnen Podcast-Folgen never ever irgendwie erreichen. Wobei, da bin ich vorsichtig. Das sind die netten Leute, die Wayback-Machine hosten. Richtig. Und ab sofort findet man uns da. Es ändert sich für den Knackpunkt-Blog selber ja nichts. Wir haben halt nur praktisch andere Links, die wir irgendwie einspeisen müssen. Witzigerweise. Also wir werden die nächsten Wochen die alten Podcasts auch dort hochladen, weil bisher sind die jetzt halt leider unerreichbar geworden. Das Witzigste überhaupt ist, irgendwie funktioniert das Laden auf der Seite mittlerweile dort schneller. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil natürlich, wir näher an den USA liegen seit der Wahl. Oh Gott, bitte nicht. Jedenfalls, dann auch vielleicht ein kurzes Update zu YouTube, zu Knackpunkt Gaming. Ey, Leute, ich habe im Moment einfach mal eine Zeit lang einfach mal so viel schulisch zu tun gehabt. Ich hatte einfach mal so keinen Nerv mehr für gar nichts. Hab im Moment ehrlich gesagt auch keinen Nerv für gar nichts. Hab aber wieder Bock, was zu machen. Das ist so das Problem. Was heißt Problem? Das ist so vielleicht eine positive Entwicklung. Ich bin gerade noch mit ein paar einigen Leuten im Gespräch. Nämlich auch mit einem anderen Drittel dieser Gruppe, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung, muss man mal sehen. Ich habe allerdings Bock, gruppentechnisch was zu machen. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie so Singleplayer-Bullshit. Also muss man noch mal gucken, was da irgendwie kommt. Aber ich sag mal, spätestens im Dezember, ja, heute 9.11., jada, jada, das ist noch ein bisschen Zeit, aber Planung. Habe ich immer vor, Richtung Weihnachten ein bisschen was zu machen. Und spätestens Richtung Neujahr kommt ja sowieso dann der Podcast für den Jahresrückblick. Der wird super. Ich überlege sogar noch, ob ich vielleicht noch ein paar mehr Leute einladen, aber das würde dann wahrscheinlich den preislichen Rahmen sprengen. Ja, wir müssen einfach Umkostenbeitrag verlangen. Es ist schon wieder eine Woche rum und ich habe dir schon wieder die Festplatte nicht mitgegeben, ne? Ja, ja, und so ist es immer. Aber deshalb, ja, wir haben jetzt ein bisschen zu viel am Ende gequatscht und die meisten haben wahrscheinlich ausgeschaltet, sobald wir die Endfloskeln hatten. Ja, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Dann gehen wir doch. Ja, dann gehen wir jetzt halt. Deswegen, stay tuned, da, ja, kommt noch was. Gehabt euch wohl. Wie gesagt, Mails an Sven und oder Christian at knackpunkt.net. Hashtag DateSteffi. Ich glaube, das twitter ich jetzt gleich. Und votet keinen Trump oder Hitler. Wählt was anderes außer AfD und NPD. Hashtag DateSteffi. Das schreibe ich gerade wirklich. Twitter-Account zulegen, ha? Hab ich doch. Ich? Hashtag, ja, du, was will ich denn mit dir? Also Nachrichten. Dazu musst du bloß ein paar Pferde Nachrichten und Bilder. Nachrichten und Bilder gibt's bei Anfragen. Gibt's bei Anfragen. Mindestens 30 Zentimeter Pferdelasagne. Hey, hallo, ich hab einen Freund. Wen? Okay, 35 Zentimeter. Meldet euch bei... So. Sven, du weißt ganz genau, dass ich einen Freund habe. Ja, ich weiß. Machst es trotzdem gern, gell? Natürlich. Ich muss ja natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung machen, soll knackpunkt.net noch einfügen. Ich meine, hey, man kann auch mehr als auf einem Hengst reiten, oder? Wow. Wow. Wow. Awkward! Nein, aber wir sollten jetzt wirklich mal Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.